Ich habe Arbeit, das macht mich froh. Ich habe Arbeit, ich bin der reichste Mensch der Welt. Ich habe Arbeit, das macht mich froh. Ich habe Arbeit, ich bin der reichste Mensch der Welt. 12 Stunden unter Mindestlohn, der Job ist monoton. Naja, was macht das schon? Gewerkschaft. Lohnausgleich im Krankheitsfall, den gibt's nicht überall, so will's das Kapital. Versicherung während der Arbeitszeit kennt nur die Minderheit, hier ist man nicht so weit. Ich habe ich bin